Hallo, meine Magic Man, hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, schon ist wieder Sonntag. Ist Sonntag? Ja, es ist Sonntag. Die Zeit vergeht wie im Flug. Es ist unglaublich. Ja, ich habe auch schon wieder einen prallgefüllten Tag hinter mir. Ich war mehrfach mit Kimber draußen heute. Wir waren ganz früh draußen, weil es war so schön kühl. Und dann sind wir beide erstmal durch den Wald gehumpelt. Also er humpelt immer noch. Es ist schon besser als gestern. Also ich habe Hoffnung, dass er sich wirklich nur vertreten oder gezerrt oder irgendwas in der Art hat, sodass das einfach wieder ausschleicht. Oder das ist halt ein Effekt der Schmerzmittel. Ich weiß es jetzt nicht genau. Es wird sich zeigen. Also Schmerzmittel kriegt er jetzt auch gerade, damit er nichts zu leiden hat. Also er geht ein bisschen besser, tritt ein bisschen mehr auf. Und liegt auch gerade da ganz entspannt und schläft. Also das passt. Ich hoffe, wie gesagt, dass es keine Operation vonnöten ist, dass ihm das erspart bleibt und dass es einfach wieder so weggeht. Also ich hoffe echt das Beste und das wird schon aufgehen. Wollen wir an der Stelle das so hoffen. Wie gesagt, kann auch sein, dass es nicht so ist, aber ich habe nur Gutes von diesem Arzt gehört, der in Hannover, in Isenhagen diese Kreuzbänder macht. Der soll wohl also wirklich eine Koryphäe auf dem Gebiet sein, aber ich hoffe, ich muss ihn niemals kennenlernen. Ja, Männer. Ach so, im Gym war ich natürlich auch, habe ich mir nicht nehmen lassen. Auch trotz der Temperaturen, so gegen 11 Uhr war ich da, habe eine schöne Brusteinheit gemacht, war wirklich gut. Wirklich gut. Ich spüre durch dieses No PMO, also wirklich, das Testo-Level ist also wirklich auf einem guten Stand, muss man sagen. Also man merkt das. So, die Muskeln sind also wirklich ansprechbar. Also man hat eine gute Connection so vom Geist zu den Muskeln, man kann die einzeln gut ansprechen. Ist aber wirklich eine schöne Sache. Und dann, ich habe mir fest vorgenommen, also ich bin jetzt, ich habe gar nicht die Tage gezählt, aber auf jeden Fall habe ich viel Juli-Anteil habe ich mit drin, glaube ich. Ich habe die Tage echt nicht auf dem Kopf, weil es mir echt nicht so wichtig ist, dass ich da einen Highscore mit erreiche. Ich mache das wirklich nach Gefühl. Also ich habe mir jetzt vorgenommen, okay, die Zeit, die ich vorher, die habe ich schon mitgenommen. Ich wusste jetzt gar nicht, wie viele Wochen und Tage. Und auf jeden Fall den kompletten August nehme ich auch noch mit. Und dann nehme ich vielleicht noch mehr mit. Oder ich gönne mir kurz was, ein kleines Fläumchen, aber das muss auch nicht zwangsläufig sein. Also ich bin völlig entspannt. Wo da die Reise hingeht, auf jeden Fall tut es gut, das so zu handhaben, wie ich das mache. Ja, Männer, ich wurde nach Red Flags gefragt und ich möchte deswegen heute mal mit euch über Red Flags sprechen. Ich habe einfach mich mal kurz hingesetzt und habe einfach mal Red Flags aufgeschrieben und das ist jetzt wie so ein Buch geworden. 26 Stück habe ich hier. Mal eben so in 5 Minuten niedergeschrieben. Dabei ist mir aufgegangen, ich hätte das jetzt unendlich weitermachen können. Also die Ideen gehen mir gar nicht aus. Die gehen mir gar nicht aus. Und der ein oder andere von euch guckt ja auch Coach Greg Adams aus Amerika. Ich gucke den auch sehr gerne. Der hat auf jeden Fall verstanden, wie das alles funktioniert. Also der hat das auch, der atmet das. Und ich mag auch seine Herangehensweise. Der ist sehr intelligent und sehr eloquent und hat auch einen schönen Humor, finde ich sehr gut. Der sagt, wenn man die Red Flags von den Frauen sichtet, bleibt auch gar nicht mehr so viel übrig, sagt er. Dann hat man 90% der Frauen kann man sofort ausschließen, kommt gar nicht mehr in Frage, für nichts. Ich gehe noch weiter und sage, 99% kann man sofort ausschließen, locker, sofort. Wenn man die Red Flags kennt und sie sieht und sie erkennen kann, kann man 99% der Frauen mit einem Fingerschnipp ausschließen. Die kommen für gar nichts mehr in Frage. Und dementsprechend ist es ganz einfach, seinen eigenen Weg zu gehen. Also das ist nichts Anstrengendes. Das ist super. Also weil man ja sieht, was mit denen los ist und man ist dankbar dafür, dass man sich damit nicht mehr abgeben muss. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Und ich will einfach mal einsteigen, weil ich habe, wie gesagt, 26 Punkte. Ich will es auch nicht ganz so lang machen, aber ich steige einfach mal ein. Was für mich Red Flags sind. Also wie gesagt, das ist nur ein Auszug von dem, was ich im Kopf habe. Vielleicht werde ich häufiger mal so ein Video machen, wo ich immer mal wieder auf Red Flags eingehe und wieder auf Red Flags eingehe und wieder auf Red Flags eingehe, weil das ist für mich ein echt ein breites Thema, weil die Red Flags gehen mir quasi gar nicht aus, die ich in der Lage bin zu sichten. Aber ich will einfach mal mit euch einsteigen und euch mal zeigen, wie ich das so definiere. Also eine Red Flag ist beispielsweise Nummer 1, das ist für mich der Dudelkopf. So, was ist der Dudelkopf? Der Dudelkopf ist eine Frau, die permanent Musik hört. Also die braucht permanent Beschallung. Wenn sie mit dem Auto vorfährt, bum, bum, bum, bum, bum. Wenn sie im Bad ist, la la la la la la la la la la la la. So, wenn sie mit den Mädels irgendwo zusammensitzt, Hugo trinkt, bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum, bum. Also, die braucht permanent Beat. Die braucht immer Musik. Immer. Permanente Beschallung. Oder geht ja, kann man jetzt auch von der Definition ein bisschen ausweiten. Sie guckt, entweder sie hört Musik oder sie guckt Fernsehen, Serien. Und wenn die Weiber dann da zusammensitzen, dann haben sie noch ihr Smartphone in der Hand. Das ist alles Bereich Dudelkopf. Also das ist eine, für mich eine gewaltige Red Flag, weil das ist eine Frau, die sich mit sich selbst nicht auseinandersetzen möchte und auch nicht kann. Die möchte permanente Ablenkung, die möchte nicht ihre innere Arbeit machen. Also die möchte sich nicht mit ihrem inneren Wesen auseinandersetzen und gegebenenfalls daran arbeiten oder Korrekturen vornehmen. Das heißt, die ist permanent, die wird permanent Bescheid. Rote Flagge, geh weiter. Leicht zu spotten, weil wie gesagt, müssen wir darauf achten, wenn die im Gym vorfährt, der Dudelkopf, den erkennt jeder. So, gibt es viele von. Ja, zweite rote Flagge ist Single über 30. Das ist für mich beschädigte Ware. Und diesen Begriff hat für mich Matt Cross geprägt. Das ist auch ein PUA-Coach aus PUA aus Amerika. Der hat das auch verstanden. Ich meine, mit dieser Pickup-Schiene habe ich es nicht so. Ich brauche da jetzt keine Unterstützung. Wenn ich mir was klar machen will, kann ich das ganz nüchtern dadurch, dass ich einfach ich bin. Und in mir selbst da so gesehen Ruhe, ist das für mich dann ziemlich easy, aber ich will es ja gar nicht. Aber der hat das Damaged Goods für mich geprägt, für das herrlich, also beschädigte Ware. Single über 30 ist beschädigte Ware, hat folgenden Hintergrund. Damit hat sie bewiesen, dass sie nicht zur Paarbindung in der Lage ist. So, ich sage einfach mal, klar, sie hat irgendwann mal eine Jugendbeziehung, da fängt sie irgendwann mal an, dann springt sie ein bisschen auf dem Karussell, dreht sie ihre Runden und so weiter. Aber sie kann mir nicht erzählen, dass sie vom Alter von 16 bis 30, das sind immerhin 14 Jahre, nicht in der Lage war, einen adäquaten männlichen Partner zu finden. Das ist Hokuspokus, wenn sie das erzählen will. Das braucht man überhaupt nicht glauben. Dass die alle waren schlecht, alle waren untauglich, alle waren Arschlöcher. Das ist alles Hokuspokus, das stimmt vorne und hinten nicht. Weil ich kenne so viele herzensgute, liebe Männer, aber das wollen die halt nicht. So. Das ist, die wollen die Alpha-Bad Boys und mit denen klappt das natürlich nicht, weil die lassen sich nichts sagen und im Zweifelsfall setzen die Reise ihres Lebens alleine fort. Und da sie nicht in der Lage ist, ihren Kurs zu korrigieren und sich selber zu hinterfragen, Nicolo hatte da mal ein Video, das ist dieser Solipsismus, das heißt so ein blinder Fleck in ihrem eigenen Denken, sie begreift es einfach gar nicht oder sie kann es nicht begreifen. Warum auch immer, Single über 30 heißt, sie wird diese Historie, die sie schon, diese Legacy wird sie fortsetzen. So. Da könnt ihr nicht mit glücklich werden. Dass sie keine Paarbindungsfähigkeit hat, ist damit bewiesen. Dass sie nicht mit einem Mann zusammenarbeitet und gemeinsam mit einem Mann was aufbaut, ist damit bewiesen. Das heißt, Single über 30, geh weiter. Ja, dann die dritte Red Flag, das ist eine Single-Mutter von ein oder mehreren Kindern und im Steigerungsfall dazu sogar noch, dann winkt die Red Flag richtig so, dass sie fast vom Stiel abfliegt, dann auch noch von mehreren Vätern. So, das ist, da ist auch kein Glück für den Mann drin, also absolut nicht. Sie hat einen permanenten Ressourcenbedarf, sie braucht permanent Money, sie hat permanent die Situation, dass sie ewig dieses Baby-Mama-Drama hat, weil sie mit den Männern die manipuliert, damit sie von denen die Ressourcen wiederum bekommt, dann möglicherweise gibt es Streitigkeiten unter den Männern, wenn es mehrere Männer sind, wie die Kinder zu erziehen sind oder wie der eine und der andere oder wie überhaupt das alles gemanagt werden soll. Und dazwischen wäre man dann auch noch selbst, wenn man sie dann auch noch datet und plötzlich eskaliert das vor der Haustür und man findet sich in einer verrückten Situation wieder. Auch, wie gesagt, will man nichts mit zu tun haben. Dann die vierte Red Flag, das ist die geschiedene Frau. Oder auch die im noch schlimmeren Fall mehrfach geschiedene Frau. Ich nenne sie der erfahrene Henker. So, die ist ganz gefährlich, weil die hat ja schon Erfahrung damit gemacht, sich von einem Mann wieder zu entfernen, emotional und möglicherweise dann Ressourcen zu extrahieren und so weiter. Also diese Art von Frau hat bewiesen, dass sie auch nicht in der Lage ist. Also wir wollen nicht immer die Schuld bei der Frau suchen. Ich möchte das auch gar nicht. Ich möchte gar nicht sagen, die Frau ist immer schuld. Aber sie ist auch nicht immer unschuldig. Und in einem großen Fall, den ich hier wirklich in meinem Real Life kennengelernt habe, würde ich wirklich sagen, 80% ist bei der Frau. Es gibt auch Männer, die haben gravierende Verfehlungen. Und dann ist es nur gerecht, dass die Frau sagt, ich will das nicht mehr, ich will das beenden und so. Das ist alles in Ordnung, verstehe ich. Es gibt immer Einzelfälle. Aber zu 80%, was ich gesehen habe, geht definitiv der Hokuspokus von der Frau aus. Und 80% ist schon zugunsten der Frauen berücksichtigt, diese Zahl. Muss ich wirklich so sagen. Also wie gesagt, die geschiedene Frau oder die mehrfach geschiedene Frau, unglaublich. Und es gibt sogar Leute, die heiraten Frauen, die schon zweimal geschieden sind und lassen sich von denen erzählen, dass der Mann immer wieder schuld war. Und ich hatte ja auch ein Video dazu gemacht, habe damit sicher gesehen, wo ich das thematisiert hatte, dass man sich niemals ein Bild über einen Mann machen soll auf Grundlage der Aussage einer Frau über diesen Mann. So, also auch da weg, Finger weg. Fünfte rote Flagge, untaugliche Freunde. Was meine ich damit? Untaugliche Freunde sind, ihr kennt ja die Redewendung, sag mir, mit wem du gehst und ich sag dir, wer du bist. Jetzt ist es ja so, wenn ihr jetzt eine Frau habt und ihre Freunde sind beispielsweise alles, ich sag jetzt mal so ein Katastrophenhaufen aus Single-Mutter, übergewichtige Single-Female, Girls Night Out, Partymäuse, auch Single logischerweise, eine Promiskuitive, die in einer Beziehung steckt, aber auch so, das nicht so ganz ernst nimmt und wenn ihr Blue-Pill-Freund nicht hinschaut, dann auch auf dem Karussell rumfährt, die Girl-Power, 40-jährige Single, Ingenieurin, voll tätowiert, lässt sich von dem Mann auch nichts sagen. Und das sind dann die Freundin oder diejenige, die immer trinkt oder die sogar Marihuana raucht. Das sind dann, die haben Einfluss, die haben einen gravierenden Einfluss auf diese Frau, die man dann da kennenlernt oder in einer Beziehung ist. Für viele Männer wird das dann auch schon ein Erwachensmoment sein, also diese ganzen roten Flaggen zu sichten, auch wenn man in einer Beziehung ist. Also das ist, auch dann gilt, diese roten Flaggen, das Ganze ist eine rote Flagge. Das heißt, Stopp, Ende, hier geht gar nichts mehr, beenden, geh weiter. Und das ist dann der Moment, wo man erkennen muss, hier sollte ich meinen eigenen Weg gehen, um mein eigenes Herz zu schützen. Weil, wie es auch in der Bibel steht, da steht tatsächlich drin, schütze dein Herz, weil von ihm geht dein Leben aus. Und ich habe tatsächlich gemerkt, wie sie mir damals wirklich so sehr an die Substanz gegangen sind, dass ich wirklich Druck im Herzen hatte. Also ich konnte mir mit 36, 37 Jahren vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn das Ding kaputt geht. Also wie das sich anfühlt, also dieser Druck in der Brust vor Verzweiflung. Deswegen ist es maßgeblich, eigentlich seinen eigenen Weg zu gehen, weil diese Emotionen sind das, was uns Männer dann wirklich am Ende, dieser Schmerz, das ist das, was uns Männer klein kriegt, sonst kriegt uns eigentlich gar nicht so viel klein. Ja, also wie gesagt, untaugliche Freunde oder auch wenn unter diesen untauglichen Freunden, also jetzt die geschiedene Frau dabei ist, der erfahrene Henker, die beeinflussen sich. Und wenn man ihr jetzt, dann sind da viele Stimmen, die auf sie einwirken und die Stimme des Mannes ist dann gar nicht mehr so ausschlaggebend, also des jeweiligen Partners oder Dating oder wie auch immer diese Konstellation dann sein soll. Aber wenn da so eine rote Flagge ist, geht einfach weiter, ihr könnt da nichts gewinnen, es gibt nichts zu holen für euch. Ja, dann Nummer 6, auch eine gewaltige rote Flagge, das sind Horror-Tattoos zum Beispiel. Also ihr kennt das ja, wenn sie diese, ganz viele junge Frauen haben das jetzt neuerdings, diese Totenkopf-Frau auf dem Oberarm tätowiert oder hier wie so Narben und Nähte, als wäre der Arm angenäht worden. Oder sie hat einfach einen Anker unten an ihrem, ist ja so individuell und hat sich einen Anker tätowiert unten an ihre Knöchel. Damit will sie signalisieren, wie bodenständig sie ist und oder dass sie fest verankert mit irgendwas ist. Oder das ist alles Hokuspokus. Also sie trägt an ihren Tattoos könnt ihr den Wahnsinn, der in ihrem Kopf los ist, an ihrem Äußeren erkennen. So ist das einfach. Ich habe Frauen gesehen, die tätowieren sich Schlangen hier um den Unterarm hoch und runter. Damit zeigt sie, was in ihrem Kopf losgeht. Damit zeigt sie eigentlich, was sie ist. Die andere tätowiert sich ein Skorpion oder die nächste tätowiert sich eine Hornisse oder eine Schlange. Also Männer, beschützt euer Herz. Geht einfach weiter. Das ist also wirklich. Früher kannte ich sogar mal ein Mädchen, die hatte sich hinten auf die Schulter Treue tätowiert und ein Freund von mir hat, sie hat ihren damaligen Freund mit einem Freund von mir betrogen und der hat sie von hinten dann, sie hat sich vor ihm verneigt quasi und konnte dann, während er von hinten in Vollkontakt mit ihr geht, das schön lesen, Treue, also ne, verrückt, da geht's gar nicht. Also auch da würde ich mit Tattoos, also ich weiß nicht, vielleicht würde ich, eine Jugendsünde könnte man jetzt vielleicht, wenn sie sich so ein kleines Flugzeug auf dem Knöchel hier unten tätowiert hat, weil sie gerne reist oder so, weiß ich jetzt nicht, muss jeder für sich entscheiden, wahrscheinlich auch schon zu viel. Also am besten ist tattoofrei. weil sie das auch als Tuning benutzt. Also heute ist es ja in der Mode, wenn man nicht heute nicht einen Arm zutätowiert hat, ist man ja heute quasi gar nicht mehr modern. Soll jeder am Ende machen, was er will, aber ich komme aus einer Zeit, wo Tattoos Leute hatten, nicht, also ich sage keine Hipster so aus so Lifestyle-Tuning, Optik-Tuning-technischen Gründen, sondern so, ich sage echte Charaktere. Also Tattoos kommen für mich aus einer Welt, wo das wirklich Leute verkörpert haben, also die, ihr wisst, was ich meine. Das haben wir heute ja gar nicht mehr, das ist halt einfach nur noch ein Modewitz. Aber ja, also da müsst ihr bei den Frauen auch aufpassen. Und wenn die damit erstmal angefangen haben, die hören gar nicht mehr auf. Also jeder muss sich hier nochmal so einen Schriftzug hier oben drauf oder meine Güte. Also wenn jetzt, ich sag jetzt mal, wenn das jetzt einer macht, der das wirklich lebt, aber diese Girlies, die da rumlaufen, also ne, ihr wisst, was ich meine. Also auch davon Abstand nehmen, weil sie schreibt sich den Wahnsinn, den sie in ihrem Kopf hat, schreibt sie sich dann auf den Körper. Ja, ganz klar, Feminismus, Girl Power, Frau, das ist Punkt 8, ist auch eine massive rote Flagge. Also wenn sie da solche Sichtweisen vertritt und ihr das irgendwie im Gespräch rausbekommt, geht weiter. Wenn sie nicht der Meinung ist, dass der Mann der führende Part ist, der Mann der Part, der die Stimme der Vernunft ist und sie nicht die Meinung vertritt, dass es diese positiven männlichen Eigenschaften gibt und wenn sie der Meinung ist, die Frauen haben diese Eigenschaften auch und die können die kultivieren und so weiter, damit kann man keinen Konsens erzielen. Das ist, die wird sich niemals der männlichen Führung unterordnen. Dieses Wort darf man in der Gegenwart von Frauen gar nicht benutzen, auch wenn man es in ihrem Sinne meint. Also auch weg damit. Ja, eine gewaltige rote Flagge ist auch Punkt 9. Das ist die Social Media B, C, D oder Y Prominente. Ich habe mir da in Klammern geschrieben, Narzissmus. Wenn ich mir das so angucke, wenn die 10.000, 15.000, 20.000 durstige Bluepiller haben, die ihr folgen, wenn sie auf jedes Bild innerhalb von einer Stunde 5.000 gefällt mir kriegt und die ganzen hungrigen Männer schreiben alle drunter, wie toll sie ist und pusten ihr Ego ins Unermessliche, dann hat die keine natürliche Bescheidenheit mehr. Also ist ja nicht schlimm, wenn eine Frau selbstbewusst ist und um ihre Reize und ihre Femininität weiß, ist überhaupt gar keine Frage, habe ich nichts gegen, ist sogar interessant, aber wenn ihr Ego ins Unermessliche gepusht wird, dass sie also schon sich selbst maximal überbewertet, weil auch diese Bilder haben ja nichts mit der Realität zu tun. Wenn man die dann in Real Life sieht, ist das total ernüchternd. Also wir haben hier bei uns im Ort auch so 3-4 von diesen, ich sag mal, D-Prominenten, so bis 120, ich kenne einen, der hat 120.000 Follower bei Instagram. Und also man sieht ihr diesen verrückten Blick schon in ihren Augen, wenn die ihre Bilder macht, wie gaga die ist. Also Finger weg bei sowas. Weil auch, wie gesagt, die hat ja auch permanent diese anderen Männer, die nach ihr ihre Privatnachrichten schicken und da könnt ihr auch kein Glück mit bekommen. Ja, dann habe ich Punkt 10, Karriere, Studium orientiert. Ist auch ein Riesenproblem für den Mann, weil diese Frau lässt sich natürlich logischerweise auch nichts sagen. Karriere orientiert heißt möglicherweise sogar gehobene Position, Teamleiterin von 200 Männern, ist es gewöhnt, Männern Anweisungen zu geben. Auch diese Frau nimmt keine guten Ratschläge von Männern entgegen. Sie ist es gar nicht gewöhnt. Das heißt, ob das, was sie tut, nun richtig ist oder nicht, spielt überhaupt gar keine Rolle. Sie reitet so eine Welle, dass das so schon in Ordnung ist. Sie wird ja gehaltstechnisch damit auch noch bestätigt. Und jetzt ist es beispielsweise so, ich hatte das auch mal beispielsweise als im Autohaus, wo ich gearbeitet habe, war ein Freund von mir mit einer Arbeitskollegin von mir zusammen. Und sie hatte wirklich ein amtliches Gehalt. Also das war schon vernünftig, 5.000, 6.000, 7.000 Euro provisionsbasiert. Und er hatte gerade mit seinem, Werkstattleiter oder Betriebsleiter von einer jungen Motorradwerkstatt, hat da angefangen und kannte auch den Chef. Und der hat ihn eingestellt, aber die Firma war halt jung und deswegen war sein Einstiegsgehalt irgendwie 1700, 1800 Euro netto damals. Alles okay. Nur weil sie halt so ein hohes Gehalt hatte mit schönem Firmenwagen, also sie fuhr damals auch schon VW Phaeton und so weiter, dementsprechend war sie natürlich auch ihm gegenüber respekttechnisch, sie hat ihm nicht den allergrößten Respekt erwiesen, sage ich mal so. Ihr könnt euch das mit Sicherheit vorstellen. Und sein Ego hat natürlich auch darunter gelitten, weil wir leben ja in einer sehr monetären Welt. Und das ist natürlich, da muss man als Mann natürlich schon sehr in sich ruhen und sehr Alpha sein, um diese Situation dann handeln zu können. So weit war er nicht und darunter hat er sehr gelitten. Das heißt, diese Frauen sind alles andere als Frieden und Ruhe für den männlichen Geist. Ja, Dann habe ich Nummer 11, Führerschein und Auto von Eltern, Oma, Großeltern und so weiter, Onkel, Tante. Ja, diese Art von junge Frau hat keine Wertschätzung gelernt. Das heißt, sie hat nie gelernt, was Dinge wert sind, was man wie respektieren und wertschätzen muss. Das ist eine ganz einfache Sache. Es war zu leicht. Es war einfach zu leicht. Also ich beispielsweise musste mir mit Nebenjobs meinen Führerschein damals finanzieren. Deswegen habe ich ihn nicht mit 18 gemacht, sondern mit 19. Und ich musste von meinem sehr schwer verdienten Geld, also ich habe da diese klassischen Kinderjobs gemacht. Ich habe Regale eingeräumt in Lebensmitteldiscountern. Ich habe bei anderen großen Lebensmitteldiscountern in Wunstorf beim Marktkauf habe ich die Einkaufswagen geschoben und das war eine sehr realitätsnahe Arbeit, weil die Einkaufswagen schieben, waren auch die zuständig waren, wenn jemand beispielsweise das Marmeladenglas hat fallen lassen. Dann haben sie die gerufen und dann haben sie irgendwie die Nummer 247 bitte in Gang 16 und das war der Code, also 247 war, okay, hat wieder ein Kunde was fallen lassen, aufwischen. So, und das waren wir Wagenschieber. Und dann stand man da natürlich und hat dann die Marmelade vom Boden dann gewischt, gekratzt, hat sich geschnitten an dem zerstörten Glas und so weiter. Es war also schon eine, ich sage mal, für einen Alpha-Mann ist das jetzt nicht unbedingt eine Alpha-Arbeit. Also das ist schon, dass man dann mal mit den Knien runter auf den Boden muss und die Realität, also von der Pike auf, lernt. Und dann bekommt man dafür, wir hatten noch D-Mark, als ich das gemacht habe, dann bekommt man dafür 9 Mark die Stunde. Und der Führerschein hat damals auch schon knapp 2000 Mark gekostet, weil ich durch die erste Prüfung durchgefallen bin, die erste praktische. Nicht, weil ich nicht fahren konnte, sondern weil ich zu selbstbewusst war. Na gut, ich habe aber gelernt, wenn ich dieses Geld aus dem System beschaffen muss, es ist schwer. Und dieses Geld muss ich dann einfach so wieder abgeben, mit einem Wisch für irgendwelche Bearbeitungsgebühren und so weiter, dann lernt man das. Mein erstes Auto hat mir auch keiner geschenkt. Ich musste mir das Geld auch mühsam zusammenkratzen, damit ich mir dann mal irgendwo so eine Schrottkarre kaufen konnte. Und das Einzige, was mein Vater damals gemacht hat, das war für mich auch sehr prägender Lerneffekt, der hat gesagt, wenn du dir dein Auto gekauft hast, hat er gesagt, dann mache ich dir die Bremsscheiben und Belege neu, hat er gesagt. Das werde ich nie vergessen. Und weil er gesagt hat, ob dein Auto fährt, interessiert mich nicht, aber dass es zum Stehen kommt, ist mir sehr wichtig, hat er damals zu mir gesagt. Das war für mich also wirklich, und da nur so lernt man Wertschätzung. Und dann lernt man, was ist überhaupt so ein Liter Benzin wert? Was sind überhaupt 5 Euro wert, wenn man sie nicht hat? Und viele junge Mädchen, Frauen haben diese Wertschätzung nie gelernt. Es ist einfach zu leicht. Den Familien geht es zu gut. Oma, Opa geht es zu gut. Und die wollen natürlich auch, dass es ihrer Enkeltochter gut geht und dass sie sicher ist und dass sie natürlich nicht mit Öffis fahren muss und spät und hier und da. All das führt aber dazu, dass sie halt diese Wertschätzung nie lernt. Und dementsprechend wird sie auch nie das respektieren können, die Sichtweise eines Mannes respektieren können, der einen Weg gegangen ist wie ich, der es schwer hatte und der deswegen gewisse Dankbarkeiten für gewisse Dinge, die er hat und auch nicht hat, entwickelt hat und auch weiß, was die Dinge in der Welt kosten. Also auch da kann man spotten, für mich eine gewaltige rote Flagge, Führerschein, Auto von Eltern, Oma, Großeltern, Onkel, Tante, gehe weiter. Ja, dann sind wir beim nächsten Piercings, das ist Nummer 12, rote Flagge Nummer 12, Piercings, Nasenring, Klitoris, Nippel, was es da alles gibt. Habe ich auch eine lustige Geschichte zu. Ich habe da auch mal, ich habe das sogar mal einem Mädchen bezahlt. Die war 18 und ich habe ihr das bezahlt, einfach nur, weil ich konnte und weil ich mir einen Spaß daraus gemacht habe. Und ich habe zu ihr gesagt, wenn, dann sage ich, die wollte alles haben. Die wollte Zunge haben, die wollte Nippel haben, die wollte Klit haben und die wollte Bauchnabel haben. Und ich habe zu ihr gesagt, okay, dann sage ich, wenn du das so haben willst, sag ich, fahren wir da hin und dann ziehen wir das in einem Ding durch, sage ich. Und das war wirklich lustig, weil ich dann zu der Piercerin gesagt habe, naja, sage ich, aber mit dem Zungenpiercing, sage ich, sie kann dann heute Abend noch, sage ich, ihren Verpflichtungen nachkommen, habe ich zu ihr gesagt. Ja, dann wird sie wahrscheinlich Schmerzen haben. Naja, sage ich, wir probieren es mal. Wie sie mich angeguckt hat, das war der Hammer, also priceless, unvergesslich. Aber wie gesagt, auch diese Frauen, die so ein Tuning machen wollen, das ist schon slutty. Also wenn sie sich jetzt ihre Klit und so weiter, die will den Effekt steigern, den sie auf den Mann hat, oder sie will das Feeling steigern. Auf jeden Fall will sie ihre SMV steigern. Sie will, und sie zeigt das dann auch gerne, sie ist extrovertiert. Und ja, das ist ganz lustig für ein kurzzeitiges, aber für einen kurzzeitigen Vollkontakt, aber auf den Long Run ist da sowieso nichts. Also Piercings, Nasenringe, gepierste Klit, die sind Gaga. Weiter. Dann bin ich bei Punkt 13, rote Flagge, das ist Schönheits-OP. Also wenn sie jetzt natürlich einen Unfall hatte, klar, jetzt hat sie irgendeine Narbe, die möchte sie weghaben, mein Segen dafür auf jeden Fall machen, habe ich absolut nichts gegen. Das ist ja auch angebracht, klar, also da soll niemand dann drunter leiden oder komisch von den Leuten angeguckt werden. Aber ich sage jetzt mal, wenn jemand jetzt irgendwelche Falten hat, so man macht jetzt hier an den Wangen jetzt hier so, dann macht das Gesicht dann halt so eine, hat so einen Knick, das wollen die nicht haben, dann lassen die sich das wegspritzen. Oder sie finden ihre Oberweite zu klein oder sie finden sie zu groß oder sie finden, also sie finden ja immer irgendwas. Sie finden ihre Waden zu dick, sie finden ihre Füße zu breit, sie haben ja laufend diese Problematiken. Und wenn sie sich nicht damit arrangiert, also wenn sie nicht in der Lage ist, sich so zu akzeptieren, wenn sie denn akzeptabel ist, dann, also wenn sie da so ein verzerrtes Selbstbild hat, dass sie da permanent irgendwas verbessern muss, um sich irgendwie mit sich ins Reine zu kommen, auch also ist für den individuellen Mann nicht zu gebrauchen. Mir tun diese Menschen leid, die sich da laufend irgendwas an sich schnippeln lassen, aber wie gesagt, ich möchte die nicht auf meiner, also in meinem Kreis mitlaufen haben, auf gar keinen Fall. Auch das wäre für mich eine rote Flagge. Dann bin ich bei der 14. roten Flagge, das ist, kann ungeschminkt nicht in irgendwelche Geschäfte gehen. Also man sagt zu ihr, hier, fahr mal kurz dahin, tank mal das Auto voll oder fahr mal zum Bäcker, hol uns mal Brötchen oder bring mal Kaffee kurz mit. Nee, kann ich jetzt nicht, ich bin noch nicht fertig gemacht, mach du. So, jedermann kennt es. Die ist für mich auch nicht mit sich im Reinen, die funktioniert nicht. Man muss auch in der Lage sein, ich kann morgens so wie ich bin, ich mache mal kurz die Haare einmal zurück mit Gel und das nur, dass sie mir nicht ins Gesicht hängen, wenn die so weiter wachsen, die sind schon ganz schön lang geworden. Hier kann ich mal zeigen, habe ich sie zurückgegelt, aber hier, ich habe schon richtig, ich gucke mal, wie lange mir das noch gefällt, weil es ist schon aufwendig, also seht ihr, ist schon ganz schön lang. Naja, aber ich mache es mir nur zurück, sonst mache ich, würde ich ein Stirnband machen oder so, das ist das erste Mal, dass ich mir die Haare wachsen lasse. Aber dann gehe ich los, ob ich jetzt mir den Bart jetzt frisch rasiert habe oder ob ich noch ein bisschen schläfrig aussehe, spielt alles keine Rolle, ich kann funktionieren, ist kein Problem. Und mich interessiert sowieso nicht, was die Leute von mir denken. Also, und diese Frau, die das nicht kann, die ist auch permanent im Kopf gefangen und überlegt, was denken jetzt die anderen über mich, und die ist unsicher, die hat kein Selbstbewusstsein und so weiter, also auch rote Flagge. Der nächste bitte. Ja, oder die nächste bitte. 15, hatte ich auch ein Video zu gemacht. Kommt aus Familie mit schwachem Vater und starker Mutter. So, das ist klar. Die ist völlig gewöhnt, dass die Frauen den Ton angeben, weil, ja, also sie hat es von klein auf so gesehen, dass beispielsweise sie den Vater irgendwas gefragt hat und der hat beispielsweise gesagt, oh, will ich jetzt nichts zu sagen, klär das mit Mama. Und dann hat die Tochter, ist nur ein kurzes Beispiel, weil wie gesagt, ich will es nicht zu lang machen, aber ich will die Liste mit euch durchgehen. Und dann hat sie von klein auf gelernt, okay, Männer haben nicht so viel zu sagen. Mütter haben viel zu sagen. Mütter sind die Autorität. Und dementsprechend geht sie so natürlich in die Welt dann irgendwann hinaus und sagt, okay, ich bin auch eine Frau, ich bin die Autorität. Ich muss sagen und will sagen und weiß zwar nichts, bin zwar voller Meinung, aber ohne Wissen, und so gehe ich dann durch die Welt und will jedem erklären, wie es funktioniert. Ja, das um es kurz zu machen. Aber auch das, wenn man das gesichtet hat, ist das eine rote Flagge. Dann Nummer 16, das ist kurze Haare oder grell gefärbte Haare. Dieses knallige Hexenrot oder Giftgrün und dann auch noch kurz, das ist der Fee-Fail. Also wirklich sofort, die Natur zeigt uns, was giftig ist. Wir sehen das Gift, wenn wir sie angucken, schon von Weitem. Wenn ich mit dem Hund durch den Wald gehe, dann kommt diese leuchtende, diese Gift-Fee-Fail, da sehe ich schon von Weitem, oh, Tattoos über den ganzen Körper, überall sind Echsen drauf und allen möglichen Kram, der da über sie rüberläuft, und Marienkäfer und und dann hat sie hier ein Piercing und die Haare knallrot. Also, boah, und kurz. Und kurze Haare sind auch, damit hat sie sich irgendwie dann auch von ihrer Femininität verabschiedet, weil das Typische für Femininität sind halt diese langen, gesunden, schönen Haare. Und wenn sie die kurz hält, weil sie beispielsweise so eine Pferdewirtin ist, die so resolut, da, das muss nur funktionieren, schnell morgens mit dem Handtuch abgetrocknet, wie so ein Kampfschwimmer. Und, also, ihr wisst, was ich meine. Weiter. 17. Ja, das ist auch eine spezielle rote Flagge, möchte ich gerne aber mit euch teilen und wollte ich euch nicht vorenthalten. Das ist, wenn sie sagt, dass sie keine Kinder mehr kriegen kann. Sie sagt es. Sie sagt es. Heißt nicht, dass es stimmt. Achtung, jetzt wird es gefährlich. Wenn sie sagt, dass sie keine Kinder mehr kriegen kann, das ist eine rote Flagge. Das ist Nummer 17. Ich sage euch auch warum. Das hängt mit roter Flagge Nummer 18 zusammen. Das habe ich kurz mal runtergeschrieben. Und zwar, oftmals bekommen die Frauen das gesagt, nachdem sie schon einmal Nachwuchs quasi im Ofen hatte und das medizinisch hat stornieren lassen. ich drücke mich bewusst so aus, weil ich möchte, dass die Message rausgeht. Ihr wisst, was ich meine. Dann bekommt sie oft vom Arzt gesagt, okay, das war jetzt zu oft, sie hat jetzt schon zweimal oder dreimal das medizinisch stornieren lassen und deswegen sagt dann oftmals, jetzt könnte es sein, dass sie keine Kinder mehr kriegen können. So. Und das heißt, es muss nicht, aber es ist auf jeden Fall eine rote Flagge, man sollte jetzt ganz achtsam werden, wenn sie sagt, sie kann keine Kinder mehr kriegen. Dann bedeutet das rote 17, sie sagt es, und das bedeutet gleichzeitig rote Flagge 18, doppelt rote Flagge, weil möglicherweise zu viele medizinische Stornos. Und das mit 18 bedeutet, also mit dem medizinischen Storno, bedeutet, wenn dieser medizinische Storno darauf tatsächlich zurückzuführen ist, dass sie Vollkontakt gegen ihren Willen hatte und das hat dazu geführt, dann ist das natürlich völlig berechtigt und sie hat meinen Segen dafür, dass sie das nicht haben möchte. Aber das ist nicht der Regelfall, kann ich euch aus meiner Erfahrung sagen. Das ist der Ausnahmefall. Der Regelfall ist, dass sie aufgrund mangelnder Impulskontrolle, dass sie ihre Promiskuität ausgelebt hat, dass sie möglicherweise dabei ordentlich getrunken oder auch andere Substanzen zu sich genommen hat, dass sie Girls Night Out Girl ist und dann ungeschützten Vollkontakt gehabt hat, ohne Regenschirm, mit anderen Männern. Und das hat dann dazu geführt. Und das hat sie nicht nur einmal gemacht, hat nicht nur daraus gelernt, das hat sie sogar mehrmals gemacht. Und daher kommen diese ganzen Stornos, zu denen sie sich dann danach entschieden hat, weil mangels passender Möglichkeit, dann weil sie keinen Partner hat oder auch gar keine Kinder will und so weiter. Also da muss, das sind gewaltige rote Flaggen, da muss sofort wach werden. Was ist hier los? Dann Nummer 19, Tiere. Ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, weil ich liebe Tiere. Aber das ist eine gewaltige Verpflichtung am Ende für euch. Also ich will euch jetzt mal beispielsweise ein Beispiel geben. Jetzt hatten wir ja hier die Einschlusssituation. Also wir hatten ja jetzt die Zeit jetzt, wo alle zu Hause bleiben mussten, stay at home und wo es auch kein Toilettenpapier mehr gab in den Regalen. Und da sind natürlich bei mir die Warnsignale angegangen und ich habe gesagt, was ist denn, wenn es jetzt plötzlich, also ich habe mich ein bisschen bevorratet und mir sind die Alarmsignale angegangen, weil was erzähle ich denn meinen Tieren, wenn plötzlich in den Regalen nicht mehr das benötigte Futter ist? Also, zum Glück bin ich finanziell in der Lage, das zu handeln, aber jetzt wird es richtig teuer. Das heißt, ich habe für über 1.000 Euro bei Amazon, weil ich schon gemerkt habe, bei unserem Fressnapf werden die Regale leerer, wie läuft das mit den Lieferketten, werden die unterbrochen und so weiter. Und ich habe für gewaltige Summen bei Amazon immer wieder dann dieses Hundefutter bestellt, was ich brauche. In Dosen und in Trockenfutter, weil es hält sich ja bis 2023 und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt vom Boden fast bis zur Decke Stapel Hundefutterdosen. So, einfach nur für die Bevorratung, weil ich ja meinen Tieren nicht erzählen kann, wenn das jetzt, weil ich Malen nach Zahlen im Kopf machen kann. Ich kann die Informationen verknüpfen. Und wenn das mit dem Toilettenpapier schon losgeht, wer weiß, was denn dann damit ist. So, und da muss ich natürlich für meine Tiere eine Bevorratung betreiben. Und dafür muss ich dann auch noch finanziell in der Lage sein. Meine Ex hat soweit nicht gedacht. Die hätte da ihre Standard 6 Dosen zu Hause liegen gehabt, die sie dann ab und zu mal aus dem Fressnapf rausholt. Und wenn da nichts mehr ist, ups, dann ist da halt nichts mehr in den Regalen. Ja, und dann geht der Wahnsinn erst richtig los. Aber was erklärt sie dann den armen Tieren? So, und solche Dinge sind dann natürlich das Problem von dem Wesen, das in der Lage ist, logisch zu denken. Und das ist dann der Mann. Und wenn man sich... Und das muss ich gestehen, ich bin da verbandelt. Also ich liebe meine Tiere. So. Das bedeutet, das spielt gar keine Rolle. Wenn mein Hund jetzt irgendwas hätte und der Tierarzt sagt, ich kann deinen Hund retten, aber muss seinen gelben Rennwagen hier stehen lassen, würde ich sagen, nimm den Schlüssel für die Schüssel, rette mir meinen Hund. Geld kann ich immer wieder verdienen. Also ihr versteht, was ich damit sagen will. Und ruckzuck habt ihr das auf eurer Karte. Ihr Tier ist plötzlich auf eurer Karte. So, oder eine andere Geschichte. Ich hatte mal vor Jahren ein junges Mädchen kennengelernt in Hannover auf einer Party. Wir waren beide schön angetrunken und ich hatte mich auf einen schönen Vollkontaktspaß mit ihr gefreut. Und das war auch so verabredet dann. Wir haben uns so verständigt, dass wir jetzt, wo fahren wir hin? Zu mir, zu dir, Hotel, was wollen wir machen? So, wir können zu mir fahren. Okay, easy. Bist bei meinen Eltern, aber die haben nichts dagegen. Im Nachhinein rote Flagge, ihre Eltern, also es passiert häufiger, dass sie abends wen mitnehmen, weil ihre Eltern kennen das also schon, dass sie, und so war das dann auch, sie dann mich mit an der Hand und hat mich dann die Treppe hoch, ihren Vater noch begrüßt, der kannte das wirklich schon, dass sie das macht. Im Nachhinein, damals war ich nicht in der Lage, die rote Flagge zu spotten, das ist auch schon über 10 Jahre her. So, jetzt sind wir in das Zimmer rein und es roch nach nassem Hund und da war auch ihr Hund. Und ihr Hund lag auf dem Bett und da waren überall auf dem Bett so Sabberkreise, weil dieser Hund auf diesem Bett Knochen oder so irgendwas gekaut hat. Oh, Kimi. So, ich kann das natürlich differenzieren. Der Hund kann jetzt natürlich nichts dafür. Aber für die Ziele, die wir Männer mit Frauen haben, Red Flag. Red Flag. Und jetzt ist es bei mir, ich war so angewidert, ich hatte mich so auf Vollkontakt gefreut und ich war so enttäuscht von diesem, dass ich da kurz noch mit ihr, ich sag, du weißt, das gefällt mir alles nicht, so, ich nehme jetzt ein Taxi, dann bin ich raus, ich war voll betrunken und dann war mir auch egal, was sie da, war mir völlig egal, bin ich die Treppen wieder runtergetölpelt und stand dann vom Haus und Taxi, bin noch irgendwie runtergegangen zum Straßenschild, um dem Taxifahrer zu sagen, wo ich bin und dann weg nach Hause. So, die ganze Nummer war richtig teuer, der Abend ja, am Ende war ich nur eigentlich enttäuscht. War voll schade, so, weil so ein sexy Mäuschen war und dann das, damit habe ich nicht gerechnet, aber es war widerlich, es hat widerlich gerochen und so weiter. So, und das nächste ist auch mit diesen Tieren, das ist wie mit Kindern, wenn ihr als Mann, und deswegen sagte ich ja, achtet auf euer Herz, wenn ihr sie in euer Herz geschlossen habt, werdet ihr damit gegamed. Dann heißt es, du wirst den Hund nie wiedersehen. Oder wenn du den Hund aus gesundheitlichen Gründen mal abgeben musst, weil du dich verletzt hast, dann heißt, sagt sie, ja, ich kann es jetzt bei mir die Woche aber nicht abgeben. Das heißt, sie macht immer das Gegenteil dann damit, sie spielt damit, das ist ein Machttransfer, wie es euch gerade nicht nutzt. Das ist also auch, und Pferde noch schlimmer. Wie gesagt, das muss jeder für sich entscheiden. Ich möchte euch hier nun mal meine ganzen roten Flaggen mal aufzeigen. Und deswegen, Coach Greg Adams sagt, aus Amerika 90% der Frauen kannst du sofort, brauchst du nicht mehr drüber nachdenken, komm nicht mehr in Frage, wenn du die Red Flags spottest. Ich sage 99%, weil ich bin ja noch nicht fertig. So. Und ich liebe Tiere. Also wie gesagt, ich möchte es nur nochmal betonen, ich liebe Tiere, ich spende für Tiere, alles. Ich habe ein ganz großes Herz für Tiere. Aber aus diesem Kontext heraus, was die Mann-Frau-Dynamik angeht, ist ein Tier eine rote Flagge. Man muss es so benennen, weil es ist die Wahrheit. Nummer 20. Nächste rote Flagge. Permanent Smartphone in der Hand. So. Dann könnt ihr euch ahnen, was sie da macht, ob sie Attention-Whoring betreibt in den sozialen Medien, ob sie mit diversen Typen schreibt. Egal, was sie da macht, sie füttert auch damit ihr Feel-Good-System, ihr Dopaminsystem. Sie ist quasi einer Abhängigkeit verfallen. Permanent triggert sie auf diesem Ding rum. Permanent muss sie sich neue Updates holen. Permanent selbst beim Fernsehen gucken. Also meine Ex und ihre beste Freundin sitzen oben auf dem Sofa, ich werde es nie vergessen. Beide gucken einen Film und bei beiden leuchten die Köpfe. Und wenn ich auch mal mit denen früher mal schon ewig her, mich mal einfach mal mit denen einen Film geguckt habe, ich fand es lächerlich, wie die dann da beide sitzen. Das ist ein Film, der ist interessant, die folgen dem gar nicht. Die triggern da auf ihren Handys rum. Also wie gesagt, auch rote Flagge weiter. Nächste rote Flagge, rauchen und trinken. Rauchen kann sie natürlich auch, Weed. Wenn sie das macht, Katastrophe. Auch dann ist sie antriebslos, Realitätsflucht ist eine ganz große Geschichte, sich nicht selbst mit sich auseinandersetzen müssen, ist eine große Geschichte, immer wieder dieses Feel-Good triggern wollen, mit den anderen Feel-Fails dann irgendwo zusammensitzen, da wird dann Hugo getrunken, da wird geraucht bis zum Umfallen, das sind Katastrophenweiber. Also richtige Feel-Fails, wenn die sowas machen, die ist auch nicht mit der Realität verbandelt, also die will eigentlich nur Realitätsflucht betreiben, Ablenkung, Feel-Good und so weiter, also Pain-Release-Gesellschaft, habe ich mal dazu gehört. Ja, dann habe ich Nummer 22, auch eine wichtige Sache. Das ist auch ein bisschen, da muss man mal ein bisschen drüber nachdenken. Das ist auch für mich eine maßgebliche rote Flagge. Ist Identifikation statt Identität. Also jemand, der weiß, wer er ist, der hat Identität. Und jemand, der nicht weiß, wer er ist, der identifiziert sich mit Dingen, um diese Lücke in sich zu füllen. Das ist ein bisschen deeperer Shit. Bedeutet, wenn jetzt beispielsweise, ich kenne jemanden, eine Frau, die hat beispielsweise auf die Wade ein Ferrari-Logo tätowiert. So, sie identifiziert sich mit dieser Marke, um ihren Mangel an Identität damit auszugleichen. Das ist nur mal so ein Beispiel. Oder Leute, die sich so ganz extrem mit ihrem Fußballverein identifizieren, die sogar bereit sind, sich mit den Fans der anderen Mannschaft zu prügeln, weil die Mannschaft gewonnen, verloren oder weil einer was gegen diese Mannschaft gesagt hat, dann kommt ihm das so vor, als hätte der andere jetzt was gegen sein ureigenstes Selbst gesagt, weil er seinen Identitätsmangel mit Identifikation aufgefüllt hat. Er identifiziert sich jetzt mit dieser Thematik und oder sie und deswegen ist das der Identitätsersatz quasi, also mangelnde Persönlichkeit. Und das ist ein ganz spezielles Thema. Wenn ihr sowas in irgendeiner Form spottet, also sie ist in dieser Girl Power Movement, sie identifiziert sich damit, Oder dieses Pferdethema zum Beispiel. Oder sie nimmt Hundesport zu ernst. Oder sie identifiziert sich sehr mit irgendwelchen Luxusmarken. Manche machen ja auch dieses LV für Louis Vuitton, wird sich tätowiert. Das heißt, ihre mangelnde Identität muss sie mit Identifikation, mit Marken und so weiter ausgleichen. Gewaltige rote Flagge. Weglassen. So, dann haben wir Nummer 23, das ist Übergewicht, wenn sie Übergewicht hat. Wenn sie Übergewicht hat, bedeutet das nicht, dass ich was gegen Menschen habe, die Übergewicht haben. Nein, gar nicht. Es gibt sogar bis zu einem gewissen Maße, muss ich gestehen, sehen manche Frauen sogar attraktiv damit aus. Also nicht zu viel jetzt. Also bis 10 Kilo zu viel, sage ich, kann das bei der einen oder anderen Frau noch, sage ich mal, wenn das an den richtigen Stellen und so ist, würde ich jetzt sagen, das sieht sie trotzdem attraktiv aus, obwohl ich sie eigentlich ein bisschen sportlicher mag. Aber es geht nicht darum, dass ich da was gegen habe. Aber wenn das Übergewicht zu weit geht, dann hat sie ein Problem mit ihrer Impulskontrolle. Das heißt, sie kaut sich glücklich. So, ihr geht es immer schlecht, sie kann diese interne Arbeit nicht leisten, sie kann sich nicht kontrollieren. Sie kann nicht mal den schwierigen Weg gehen, um ein langfristiges Ziel zu erreichen. Das ist damit. Kimi bleibt liegen, großer Bär. Das ist damit gesagt. Und wenn sie an mangelnder Impulskontrolle leidet, rumpelt darüber. Wenn sie an mangelnder Impulskontrolle leidet, überträgt sich das auch auf andere Lebensbereiche. Und dementsprechend ist das auch eine rote Flagge. Ja, Nummer 24. Ihre Ex-Freunde sind Alpha-Bad Boys. Heftige rote Flagge. Muss man hellwach werden. Ich möchte euch mal zwei Beispiele geben. Ein Beispiel ist bei meiner Ex-Freundin, einer ihrer Ex-Freunde ist von dem allseits bekannten Motorradclub ein untergeordneter Präsident von so einem Vorort. Also nicht der Präsident, sondern ein Untergeordneter von so einer kleinen, ne, Abteilung von denen ist dort ein Präsident. Und das hat für mich folgende Gesprächskonsequenzen. Das möchte ich euch mal kurz auftun. Wir hatten ein Streitgespräch, meine Ex und ich, und es ging darum, dass irgendwie ging das dann hoch. Sie war uneinsichtig, sie fing an, mich zu beschämen, sie fing an, mich zu gaslighten und es wurde mir auch echt zu bunt und sie wurde auch unfair. Und dann habe ich irgendwann zu ihr gesagt: Was denkst du eigentlich, wer du bist? Habe ich zu ihr gesagt. Und dann sagte sie zu mir: Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich pass mal auf, sage ich, sonst setze ich dich gleich mal mit dem nackten Hintern auf den kalten Boden der Realität. Da brauchst du dir gar nicht wagen, sagt sie. Wenn du dich das wagst, also ich wollte nur, dass das Gespräch so ein bisschen eskaliert. Ich muss auch gestehen, von meiner Seite, eigentlich ist das unnötig, wenn Frauen diese hässlichsten Seiten aus einem rauskitzeln können. Auch eine rote Flagge kann man dazwischen schieben. Egal, es war so. Und jedenfalls sagte sie dann wirst du sehen, was mit dir passiert. Ich kenne auch Leute. So, und damit hat sie mich quasi subtil damit bedroht, dass sie diese Leute kennt und dass, wenn ich mich nicht füge, so wie, ne, dann hätte das für mich Konsequenzen. Und dann habe ich ihr auch gesagt: Weißt du was, dann schick doch die Leute her, die du kennst, sag ich. Die können sich gerne bei mir reinsetzen auf den Kaffee, sag ich, dann wollen wir uns mal unterhalten. Und sage ich: Wer sich überhaupt in die Beziehung von anderen einmischt, sag ich, und überhaupt nicht weiß, was los ist, sage ich, der muss sich dann auch nicht wundern, wenn er richtig einen vor den Kopf bekommt. Und also nur weil ich, sage ich mal, auch eine roughe Jugend hatte, bin ich ziemlich unbeeindruckt davon. Ich sage jetzt mal, wenn jetzt jemand nicht ganz so Alpha ist oder auch sich mit solchen Stresssituationen nicht auskennt, ist das eine harte Bedrohung. Also Alpha, Bad Boy, Ex-Freunde sind, wenn sie dann auch noch Blue Pill sind oder aus diversen Kreisen kommen, aus verschiedenen Milieus kommen und so weiter, kann, muss nicht, kann aber ein Problem werden, wenn sie das gamet. Also das ist dann tatsächlich so. Und wenn die sich dann nochmal profilieren wollen, also der will irgendwer nochmal Vollkontakt mit der Ex und will ihr nochmal zeigen, was er für ein Macker ist, indem er mal kurz den neuen Ex quasi ausnockt oder sowas. Das sind alles so Dynamiken, die sich da ergeben können. Also Alpha, Bad Boy, Ex-Freunde sind definitiv ein Problem. Das ist ja bei, jetzt möchte ich euch das auch kurz erklären. Also wie das jetzt beispielsweise habe ich ja jetzt mit meiner Ex, wir haben ja gemeinsame Hunde zum Beispiel. So, jetzt könnte sie, wenn sie ein richtiger Teufel wäre oder angenommen, es würde tatsächlich vorfallen, wollen wir nicht, ist jetzt einfach nur Fiktion. Aber angenommen, jetzt würde ihr Neuer beispielsweise, sie hat jetzt einen neuen und der würde jetzt, während meine Hunde bei ihr sind, den Hund schlecht behandeln. Ich will der Fantasie jetzt gar nicht freien Lauf lassen. Einfach nur den Hund ungerecht schlecht behandeln, irgendwas. So, dann hätte das für diesen Menschen weitreichende Konsequenzen. So, ich will das gar nicht weiter ausführen, aber wenn ich mich diesbezüglich in Bewegung setze, dann wird es ernst. Wollen wir alle nicht. Jetzt könnte sie das Game, weil sie das weiß. Jetzt könnte sie ihn, wenn der Neue jetzt beispielsweise nicht sich in dem Streitgespräch vernünftig fügt, könnte sie ihn damit unter Druck setzen, dass, beziehungsweise derartige Verwicklungen heraufbeschwören aus ihrer Succubus-Mentalität, aus ihrer Jezebel-Succubus-Mentalität. Und dementsprechend hätten der andere Mann und ich und alle würden sich plötzlich in eine Welt begeben. Kimbi, komm mal wieder her. Kimba! Hier! Jetzt ist er ruhig. Hat doch funktioniert. So, ich habe die Fenster auf, damit hier ein bisschen kalte Luft durchzieht. So, also wie gesagt, Alpha Bad Boys, Ex-Freunde, ne? Bedeutet auch, damit ist schon klar, auf was für Typen sie steht. Also sie steht auf dieses Gefährliche. Ich habe ja auch ein Video dazu gemacht. Ich habe mich ja auch nie kompromittiert, als ich sie kennengelernt habe. Ich habe gleich, als ich sie kennengelernt habe, habe ich ihre beste Freundin gleich erstmal rund gemacht. Das ist genau der Typ, auf den sie steht. Sie steht auf Alpha Bad Boys. Also sie steht auf Typen, die sich nichts sagen lassen, gar nichts. Sie will den Alpha Bad Boy und sie will den Alpha, der sich nichts sagen lässt. Und dem will sie dann die Welt erklären. Und dann wundert sie sich, dass es Streit gibt, weil der Alpha Bad Boy sich nicht ändert und sich nichts sagen lässt. Das habe ich ja irgendwann auch mal gesagt. Das ist total gaga von dir, dass du dir solche Typen aussuchst und dass du das in deinem Kopf nicht gerade kriegst, weil du wirst dir wieder einen Alpha Bad Boy suchen und dir wieder einen Alpha Bad Boy suchen. Der wird sich wieder nichts sagen lassen und dann hast du wieder eine kaputte Beziehung. Gut. Soll nicht mehr meine Baustelle sein. Mir ist nur wichtig, dass meine Hunde nicht leiden. Sonst haben wir ein Alpha-Bad-Boy-Problem. jetzt sind wir schon bei 25, rote Flagge Nummer 25. Oh, ich sehe schon, das Video wird lang, aber ich glaube, es ist wert. Angestellte im öffentlichen Dienst, Soldatin oder Beamte. Ich habe nichts gegen diese Menschen, alles gut. Ich möchte sie nur nicht auf meiner Karte haben. Weil, kann ich euch sagen, die sind es nicht gewohnt, ihren Lebensunterhalt aus Leistung zu beziehen. Die sind es gewohnt, ihren Lebensunterhalt dadurch zu beziehen, dass sie irgendwelche Stempel irgendwo drauf machen. Bei Soldaten trifft das so nicht zu. Das nehme ich ein bisschen zurück, man muss es ein bisschen differenzierter betrachten. Aber sagen wir jetzt mal, in Friedenszeiten haben die es leicht. So. Und es bezieht sich ja auch auf die Frau. Also ich will da jetzt wirklich niemandem zu nahe treten, aber eine rote Flagge ist definitiv eine Frau, die jetzt eine Angestellte im öffentlichen Dienst ist. Die tippert irgendwelche Sachbearbeiter-Dinge ganz entspannt in den PC ein und macht Freitag um 13 Uhr Feierabend, kriegt immer ihr schönes Geld, hat massiven Urlaub, hat Vergünstigungen und so weiter. Das Geld kommt immer, ob sie krank ist, ob sie Leistung bringt, das spielt alles keine Rolle. Hallo großer Bär, mach mal Platz. Das ist fein. So, genauso ist das mit den Soldatinnen. So, die fahren große Autos, die können sich die neuesten BMW M4s finanzieren, die kriegen wunderschönes Geld, gerade wenn sie Abitur haben, die Offizierslaufbahn machen. Wir reden ja hier nicht von der Einsatzwelt, wir reden ja hier wirklich von der Zivilsoldatinnenwelt, in der sie viel Schulung hat, in der sie Freitag um 12 Uhr Feierabend hat. Ach, jetzt haben wir Mittwoch schon wieder Feierabend um 13 Uhr. Also, ihr wisst, was ich meine, jeder von uns kennt die und es ist schon ziemlich entspannt. So, es kann auch unentspannt werden. Ich glaube, wenn es in diese unentspannte Welt kommt, dann werden die ihre Entscheidung bereuen, die Frauen. Ich glaube, den Männern ist bewusster, was sie da entschieden haben. Ja, oder Beamtin, es ist ja genau das Gleiche quasi. So, das wäre für mich auch eine rote Flagge, wo ich auf jeden Fall sagen würde, man muss mal genauer hinschauen. Oder die 26. rote Flagge ist mir auch sehr wichtig. Sie glaubt nicht an Gott oder hält es sich aus einer Opportunistenposition offen. Das hatte ich schon oft, das müsst ihr mal machen. Fragt mal einfach mal Frauen, ob sie an Gott glauben. Dann bekommt ihr von ihr Antwort, nee, glaubt sie nicht. Oder aber, naja, also ich will es auch nicht ganz ausschließen, vielleicht. Also sie möchte sich offen halten, dass wenn ihre Seele die Reise fortsetzt, dass und sie dann ihrem Schöpfer gegenübertritt, wie auch immer man sich das soll jeder sich so vorstellen, wie er das möchte, dann möchte sie dann doch nicht gesagt haben, dass es den Schöpfer nicht gibt. Und sie hält sich das offen. Aber eigentlich glaubt sie es nicht. Sie glaubt es nicht, aber sie will sich offen halten. Sie ist eigentlich nur Opportunistenmade. Sie möchte sich da alles offen halten. Aber Frauen, die nicht gläubig sind, muss ich sagen, sind ein massives Problem. Das ist eine große rote Flagge, die ich einfach so inzwischen sehe. Früher habe ich es nicht so gesehen, weil sie keinen moralischen Deckel hat. Und der Wahnsinn ihrer Female Nature, wenn sie nicht das Gefühl hat, dass es eine höhere Macht gibt, unter der sie sich noch irgendwie menschlich verhalten muss, weil sie später vielleicht möglicherweise Zeugnis ablegen muss für ihre Ungerechtigkeiten, die sie anderen angetan hat. dann würde sie, glaube ich, Female Nature noch so ein bisschen im Zaum halten. Wenn sie nicht dran glaubt, dann entfesselt das Female Nature total. Ich verweise hier an dieses von Cardi B und Megan Thee Stallion Web, dieses WAP. Da werde ich auch noch ein Video zu machen, hochinteressant. Ja, Männer, das sind erstmal so 26 Red Flags, die ich mal kurz in 5 Minuten niedergeschrieben habe. Ich könnte, das Video ist jetzt schon 50 Minuten lang, aber ich glaube, es ist interessant. Ich könnte das, also wenn ich einen Livestream über sowas machen würde, dann würden wir hier bis 2.30 Uhr sitzen, bis mir die Augen zufallen. Ja, Männer, ich hoffe und ich denke, ihr könnt eure Infos draus ziehen. Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich freue mich auf eure Daumen hoch für dieses Video und auf eure Abos. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.